Es ist 7 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Sebastian Ehl. Guten Morgen. Ich glaube, dass viele auch von Deutschland erwarten, dass sie so etwas wie eine Regierungsbildung hinbekommen. Und dem muss sich jeder stellen. Kanzleramtsminister Altmaier von der CDU appelliert an die SPD, sich schnell zu Sondierungsgesprächen bereit zu erklären. Die Parteichefs von CDU, CSU und SPD haben gestern Abend 2 Stunden lang mit Bundespräsident Steinmeier über eine mögliche Fortsetzung der Großen Koalition gesprochen. Angela Ulrich, WDR Berlin. Einzeln verließen sie danach das Schloss Bellevue mit nachdenklichen Gesichtern. Nur über das von Martin Schulz huschte kurz ein Lächeln. Es ist Stillschweigen vereinbart. Erst heute im Laufe des Tages werden die 3 Parteichefs von Union und SPD ihre Gremien informieren über das, was sie mitnehmen aus dem Treffen mit Frank-Walter Steinmeier. SPD-Außenminister Sigmar Gabriel sieht keinen Zeitdruck für die SPD. Keiner dürfe erwarten, dass das jetzt schnell geht, schickte Gabriel als Botschaft von einer Washington-Reise gen Berlin. Bundesaußenminister Gabriel teilt die Strategie der USA gegenüber Nordkorea nicht. Bei einem Besuch in Washington sagte er, die internationale Gemeinschaft müsse diplomatisch den Druck erhöhen, als Reaktion auf den jüngsten Raketentest Nordkoreas. Kriegerische Töne gab es hier heute in Washington überhaupt nicht, sondern es geht im Kern um eine andere Frage. Wie schaffen China und die Vereinigten Staaten es, so viel Vertrauen ineinander zu entwickeln, dass China bereit ist, diesen harten Sanktionskurs gegen Nordkorea weiterzufahren? China gilt als Verbündeter des nordkoreanischen Regimes. Fußballfans erfahren heute Nachmittag, gegen wen ihr Team bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Russland antritt. In Moskau werden die Gruppen für die Vorrunde ausgelost. Deutschland ist als eine der besten Mannschaften gesetzt und wird somit nicht schon am Anfang gegen andere Top-Teams wie Brasilien, Argentinien oder Frankreich spielen müssen. Felix Mansel, WDR Sport. Vor Ort ist der Weltmeistertrainer Joachim Löw. Er wird ab 16 Uhr deutscher Zeit verfolgen, wie der russische Olympiasieger Nikita Simonjan dem DFB-Team die Gruppengegner zulost. Bundestrainer Joachim Löw versicherte im Vorfeld, dass sein Puls wegen der Auslosung nicht in die Höhe gehen werde, auch wenn mit England oder Spanien Hammergegner schon in der Gruppenphase drohen. Jetzt weitere Meldungen im Überblick. In Argentinien hat die Marine die Hoffnung aufgegeben, die Besatzung des verschollenen U-Boots noch lebend zu finden. Damit wurden die 44 Seeleute auf der San Juan praktisch für tot erklärt, mehr als 2 Wochen, nachdem der Kontakt abgebrochen war. In Nordrhein-Westfalen gelten von heute an schärfere Vorschriften für Spielhallen. Das Glücksspielgesetz sieht unter anderem vor, dass sie mindestens 350 Meter von öffentlichen Schulen und Jugendtreffs entfernt sein müssen. Die Autobahn 2 ist nach einem Lasterunfall gestern Abend immer noch in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Laut Polizei wahrscheinlich noch mehrere Stunden. Die Bergungsarbeiten zwischen Porta Westfalica und Feldheim dauern an. WDR aktuell. Aus der Region. In Bergkam im Kreis Unna sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus 30 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer mit Absicht gelegt wurde. Über die möglichen Täter ist aber noch nichts bekannt. Henry Hoffmann, WDR Bergkam. Nach Angaben der Feuerwehr hat vor dem Haus ein Auto gebrannt und wenige Meter entfernt im Hausflur gingen Autoreifen in Flammen auf und verqualmten das ganze Haus. So war den meisten Bewohnern der Fluchtweg versperrt. 21 Menschen musste die Feuerwehr vom Dach retten. Alle erlitten Rauchgasvergiftungen, 7 schweben in Lebensgefahr. Die Dortmunder Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher schwerer Brandstiftung. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Jede Menge Wolken gibt's, vereinzelt auch Schauer oder ein bisschen Schnee. Die Sonne lässt sich am häufigsten vom Niederrhein übers Ruhrgebiet bis zum Münsterland blicken. Das Ganze bei Höchsttemperaturen von 3 Grad in Dortmund und Bad Oeynhausen. Ratingen kann 4 Grad schaffen. Morgen soll es überwiegend trocken bleiben, aber auch neblig, dazu maximal 3 Grad. In höheren Lagen ist auch leichter Frost möglich. Und der Sonntag sieht dann ziemlich verregnet aus, mit maximal 7 Grad, aber wieder ein kleines bisschen milder. Das war WDR aktuell. Und hier ist WDR 4 mit der Verkehrslage. Staus und stockender Verkehr ab 2 Kilometer Länge. Guten Morgen und jetzt kommt als erstes die Sperrung. Die A2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Porta Westfalica und Feldheim wegen Bergungsarbeiten voraussichtlich bis 8 Uhr gesperrt. Im Moment gibt es hier 4 Kilometer Stau. Unsere Empfehlung, weichen Sie bereits ab dem Kreuz Bad Oeynhausen weiträumig aus. A40 Venlo Richtung Duisburg, zwischen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Homberg 2 Kilometer stockend. A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal, zwischen Recklinghausen-Hochlamark und dem Kreuz Herne 3 Kilometer stockender Verkehr, es dauert mehr als 10 Minuten länger. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf, zwischen dem Sonnborner Kreuz und Hahn-Ost 3 Kilometer Stau, mehr als 10 Minuten. A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Hahn-Ost und Wuppertal-Sonnborn, 3 Kilometer stockend. A57 Nimwegen Richtung Krefeld zwischen Rheinberg und dem Kreuz Moers, ein Unfall, 8 Kilometer Stau. Nach einer Sperrung ist seit wenigen Minuten wieder ein Fahrstreifen frei. A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Dormagen und dem Dreieck Neuss-Süd. 3 Kilometer Stau nach Bergungsarbeiten, es dauert mehr als 10 Minuten länger. Und A59 Dienstlaken Richtung Duisburg zwischen Duisburg-Marxloh und Duisburg-Ruhrort. 3 Kilometer stockender Verkehr, es dauert mehr als 10 Minuten länger. WDR 4. WDR 4, mein Morgen. Stefan Verhasselt und Katrin Brackmann. Guten Morgen Nordrhein-Westfalen am 1. Dezember auf WDR 4. Und ich habe hier noch was für die Autofans unter uns. In Essen startet heute die Tuning-Messe Essen Motor Show. Ja, die läuft bis zum 10. Dezember. Schwerpunktthema in diesem Jahr Elektromobilität. Elektromobilität und Autotuning-Messe. Ja. Frisierstab. WDR 4, meine Lieblingshits. Für das Ruhrgebiet und das Rheinland. In the midday sun, they beat on the drums when Papa Joe comes to town. With his coconut and rum, they can all have fun. They can drink it till the sun goes down. Papa Joe just smiles politely. With the money he takes, he might be very rich one day, as he hears them say. Never see a sad face in the marketplace when Papa Joe comes around. Through his coconut taste, you can see them race. Through the streets, you can hear the sound. All the ladies are laughing gaily. Papa Joe's still thinking maybe he'll always hear the people say, hey, hey, hey, Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut, Papa Joe, hey, Papa Joe, Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut, Papa Joe, hey, Papa Joe, Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Yeah. is happening to you. Herman's Hermits bei WDR 4, 7 Uhr und 12 Minuten. WDR 4, Sport. Katrin und ich, wir haben es ja gestern Morgen hier schon angekündigt. Heute ist es jetzt endlich soweit. Ab 16 Uhr werden die Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland ausgelost. Deutschland als amtierender Weltmeister gehört natürlich zu den ganz starken Teams, die in der Gruppenphase noch nicht aufeinandertreffen. Aber wie genau das jetzt alles vonstatten geht, das lassen wir uns jetzt erklären. Von einem, der sich auskennt, Holger Dahl ist nämlich da, WDR 4 Sport. Guten Morgen, Holger. Ja, schönen guten Morgen. Es gibt insgesamt 32 Mannschaften, die auf 4 Lostöpfe verteilt sind. Wo ist Deutschland? Ja, Stefan Katrin, das ist leicht zu erklären. Deutschland ist nämlich ganz vorne in der Weltrangliste und deswegen ist Deutschland eben auch in Top 1. Und diese Töpfe sind nämlich nach diesen Weltranglistenpositionen aufgebaut. So haben wir 4 Töpfe, A8 Nationen. Mhm. Ist aber keine Kochshow, sondern es wird tatsächlich gezogen, wer in welche Gruppe kommt. Es wird am Ende Gruppen mit 4 Mannschaften geben. Okay, verstanden. Die stärksten 8 Teams werden auf diese 8 Gruppen verteilt. Trotzdem sind ja auch in den anderen Lostöpfen keine Kreisliga. Teams. Also alle Mannschaften haben sich für diese Weltmeisterschaft qualifiziert. Wer könnte uns denn da so blühen? Ja, also wenn wir jetzt mal die besten Gruppen nehmen aus diesen 4 Gruppen, also Deutschland ist ja im ersten Topf, das heißt also wir beschränken uns auf Topf 2, 3 und 4, dann wäre die schwerste Gruppe eine mit Spanien, Senegal und Australien. Also auch machbar, aber sicher für Bundestrainer Joachim Löw nicht so top. Okay, welchen Gegner wünschen wir uns denn? Ja, also ich habe mal so die leichteste Gruppe auch zusammengebastelt gestern, so nebenbei beim Adventskalender basteln. Uruguay, Ägypten und Saudi-Arabien, das wäre so das Leichteste, was passieren könnte. Aber ich glaube, dass es für Jogi Löw darum geht, nicht unbedingt gegen wen zu spielen, sondern wo. Er wird ganz gerne nach Sotschi ins Trainingsquartier. Das ist nämlich der südlichste aller Spielorte. Das ist klimatisch am angenehmsten. Aber dafür müsste er halt auch eben Spiele in der Nähe haben, sonst wären die Flugzeiten so lang. Also deswegen wird er da auch ein bisschen mit der Landkarte sitzen. Das deutsche Team hat ja letztes Jahr den Confederations Cup, also dieses Testturnier in Russland, gewonnen und hat sich dann ja ohne Niederlage für diese WM qualifiziert. Jetzt sag mal, Holger, wie gut sind denn unsere Chancen auf eine Titelverteidigung? Nee, schreibt nochmal auf, Deutschland im Finale, Deutschland wieder Weltmeister, Deutschland wird Titelverteidiger, das wird alles so kommen. Habe ich alles notiert. Ich habe in die Glaskugel geguckt, das könnt ihr euch schon mal Trikot kaufen und bis zum Finale eindecken mit Würstchen. Katrin nickt auch, ich habe es auch alles aufgeschrieben, also wir halten das fest. Holger Dahl, WDR 4 Sport, hat uns für uns auf die WM-Auslosung heute Nachmittag geguckt, ab 16 Uhr und schon auf das Finale. Wenn die Gruppen ausgelost sind, erfahren Sie es natürlich hier bei uns. Dankeschön, Holger. Tschüss. Gerne. WDR 4, mein Radio für Nordrhein-Westfalen. Ich hier denn noch dazu? Oder bin ich längst schon draußen? Zeit nimmt sich den nächsten Flug. Hab versucht, ihr nachzulaufen. Bin noch gestern erst geboren. Und seit kurzem kann ich. Doch kann trotzdem. spielen die 80er. WDR 4, meine Lieblingshits. Hier ist WDR 4 am 1. Dezember und oh, es klingt schon nach Winter, es ist meteorologischer Winteranfang und ich werde meinen Baum, das muss ich an dieser Stelle mal sagen, auch dieses Jahr endlich mal früher holen, dann hat man länger was davon, ne? Wenn er nicht vorher umkippt, ist bei uns ja mal passiert, ne? Früh morgens, Sonntagmorgen natürlich, macht's Krawums und dann lag der Baum quer im Wohnzimmer. Wir haben ihn dann so mit so einem dicken Draht an der Heizung festgetüdert. Ja, wir hatten auch mal so einen ganz billigen Christbaumständer, das weiß ich noch, der flog dann damals im hohen Bogen in die graue Tonne. Ich wollte niemanden nötigen, den wieder zu verwerten, weißt du? Welche Weihnachtsbaumgeschichte haben Sie für uns? Guten Morgen, mein Name ist Jutta Lugge und ich rufe aus Bottrop an. Vor einigen Jahren bin ich mit meiner großen Tochter losgegangen, einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Meine Tochter wusste, dass ich immer eigentlich ein Herz habe für die Bäume, die nicht so besonders schön gewachsen sind und hat sich schon auf einiges gefasst gemacht. Zum Schluss wurde es ein Baum, der ein ganz krummes Füßchen hatte, weil er wahrscheinlich an einem Hang gewachsen ist. Das Schönste an der ganzen Geschichte war eigentlich, dass ein Ehepaar sich nachher zu uns umdrehte und sagte, Sie haben so viel Spaß beim Kaufen Ihres Weihnachtsbaumes. Können Sie uns sagen, wann Sie nächstes Jahr wieder hier sind? Wir wollen mit. Da würde ich auch mit einkaufen gehen. Super. Der hässliche Baum kann auf einmal ganz schön und interessant sein. Guten Morgen, was haben Sie uns zu berichten? Hier ist Birgit Schulz aus Düsseldorf. Als ich Kind war, habe ich mit meinen drei Geschwistern Weihnachtsbaum gespielt. Ich war der Weihnachtsbaum und die haben mich geschmückt. Ich habe die Arme ausgestreckt und auf meinen Armen auch Kerzen angezündet und dann sind meine Haare leicht in Brand geraten. Passiert ist nichts, ich bin nicht verletzt, aber da denke ich immer wieder dran. Wie Advent, cool die Advent, Birgit das die Birgit erzählt. Brennt, ja. Gut, dass alles gut gegangen ist, Birgit in Düsseldorf. Welche Weihnachtsbaum-Story haben Sie denn für uns? Rufen Sie Katrin und mich an 0800 5678 444. 0800 5678 444. WDR 4. Als James-Bond-Fan muss ich jetzt ganz kurz bei WDR für die Lautsprecher auf ganz laut reden. 7.26 Uhr. WDR 4. Meine Lieblingshits. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the day. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. Für Weihnachten schon auf Geschenkesuche? Unsere Empfehlung? Verschenken Sie Spitzenklassik. Drei hochkarätige Samstagabendkonzerte. Mit dem WDR-Sinfonieorchester und mit Werken von Strawinsky, Sibelius, Lindberg und Beethoven. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Das kleine Klassik-Abo des WDR-Sinfonieorchesters. Schon ab 44 Euro. Ab sofort erhältlich. Mehr Infos unter wdrsinfonieorchester.de. WDR aktuell. Um 7.30 Uhr mit Sebastian Ehl. Guten Morgen. Bundespräsident Steinmeier hat am späten Abend die Möglichkeiten einer Regierungsbildung ausgelotet. Er empfing die Spitzen von CDU, CSU und SPD. Erstmals seit der Bundestagswahl im September haben die Parteichefs über eine Neuauflage der Großen Koalition gesprochen und über eine mögliche Minderheitsregierung. Genaue Inhalte des Treffens wurden nicht bekannt. Der US-Senat hat überraschend die Abstimmung über die geplante Steuerreform der Republikaner verschoben. Die Partei hat offensichtlich Schwierigkeiten, eine Mehrheit für das Gesetz zu bekommen. Die Steuerreform ist eines der Wahlversprechen von Präsident Trump, der bisher keines seiner großen Projekte umgesetzt hat. In Argentinien hat die Marine die Hoffnung aufgegeben, die Besatzung des verschollenen U-Boots noch lebend zu finden. Damit wurden die 44 Seeleute auf der San Juan praktisch für tot erklärt, mehr als zwei Wochen nachdem der Kontakt abgebrochen war. In Moskau werden am Nachmittag die Vorrundengruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft ausgelost. Titelverteidiger Deutschland kann unter anderem auf Spanien oder England treffen, nicht aber auf Gastgeber Russland oder Top-Mannschaften wie Brasilien, Argentinien oder Frankreich. Die Fußball-WM in Russland beginnt am 14. Juni nächsten Jahres. Das war WDR aktuell. Und dann ist WDR 4 zur Stelle. Staus und stockender Verkehr ab 5 Kilometer Länge. Guten Morgen. Die A2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Porta Westfalica und Veltheim wegen Bergungsarbeiten noch etwa eine halbe Stunde gesperrt. Im Moment gibt es hier 5 Kilometer Stau. A3 Arnheim Richtung Köln zwischen dem Kreuz Oberhausen und dem Kreuz Kaiserberg. 10 Kilometer stockender Verkehr. Es dauert mehr als 20 Minuten länger. A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Mülheim-Winkhausen und Duisburg-Kaiserberg. 5 Kilometer stockend, mehr als 10 Minuten. A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal zwischen Recklinghausen-Hochlamark und Bochum-Gerte 7 Kilometer stockend, etwa eine Viertelstunde. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Farresbeck und Hahn-Ost 5 Kilometer stockender Verkehr, mehr als 10 Minuten. A57 Nimwegen Richtung Krefeld zwischen Rheinberg und dem Kreuz Moers. Ein Unfall, 8 Kilometer Stau, hier ist nur ein Fahrstreifen frei und es dauert etwa eine Stunde länger, bis Sie da durch sind. A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Köln-Longerich und Köln-Worringen. 6 Kilometer stockender Verkehr, es dauert etwa eine Viertelstunde länger. Und A59 Dienstlagen Richtung Duisburg zwischen Duisburg-Farn und dem Kreuz Duisburg. 6 Kilometer stockender Verkehr, es dauert etwa eine Viertelstunde länger. Und hier ist das WDR4-Wetter. Es ist heute wieder winterlich. Eindeutig, oder? Zum Beispiel in Haaren und in Bad Lippspringe. Da kann es heute Morgen noch schneien bei minus 1 und 0 Grad. Genau wie in Neunkirchen-Seelscheid bei 9 Grad, schön wär's. In Solingen auch 0 Grad, da gibt es aber keinen Schnee, sondern nur Wolken. Also, da kann sich wirklich niemand beschweren, dass der Dezemberanfang nicht auch entsprechend sich anfühlt. Das bleibt heute auch den ganzen Tag so, ne? 1 bis 4 Grad maximal, auf den Bergen nur minus 3 bis 0 Grad und Dauerfrost. Dazu ist es meistens stark bewölkt und es ziehen einzelne schwache Schnee, Schneeregen und auch Regen. Regenschauer durch. Vor allem vom Niederrhein und Münsterland bis zum Ruhrgebiet kann sich ab und zu die Sonne zeigen. Das ist doch mal die gute Nachricht. Auf den Bergen kann es glatt sein, also bitte vorsichtig fahren. Temperaturen, habe ich gerade gesagt, 1 bis 4, minus 3 bis 0. Boah, Wahnsinn. Ja? Also der Weihnachtsmarktbesuch geht heute klar. Katrin, guck da noch mal ganz schnell aufs erste Adventswochenende. Der Samstag ist noch recht kalt. Neben einigen Wolken ist im Verlauf auch mal Sonne möglich. Am Sonntag fällt erst teilweise Schnee, dann Regen und dann wird's milder. Okay, guten Morgen im Land. Auf ganz speziellen Wunsch von Millionen WDR4-Hörerinnen und Hörern und auch von Katrin und mir. Ah, hier, am 1. Dezember. Jetzt ist Weihnachten. Ja, so ist es. Also sozusagen vor Weihnachten. Wham! Last Christmas, Lieblingshit-Alarm. Einen schönen guten Morgen mit WDR4. Last Christmas, I gave you my heart, but the very

Bei WDR 4, Cold as Ice, passend zum 1. Dezember. Bei WDR 4 um 7.48 Uhr. Wie standfest sind unsere Weihnachtsbäume? Die großen auf unseren Weihnachtsmärkten in Nordrhein-Westfalen, aber auch die kleinen Christbäume in unseren Wohnzimmern. Professor Dr. Frank Janser lehrt an der Fachhochschule in Aachen Strömungsmechanik und Industrieaerodynamik. Und er kann uns die Frage nach der Standfestigkeit des Weihnachtsbaums ganz sicher beantworten. Also, guten Morgen, Herr Professor Janser. Guten Morgen, Katrin und Stefan. Guten Morgen. Sie haben also einen handelsüblichen Weihnachtsbaum in Ihren Windkanal gestellt und mächtig Wind gemacht. Und was ist dabei herausgekommen? So ist das. Also wir haben auf Betreiben ein bisschen der Aachener Weihnachtsmarktbetreiber, haben wir die Spitze von so einer Nordbahntanne in unseren Windkanal gestellt, weil die immer das Problem hatten, dass ihnen schon mal dieser Baum umgefallen ist, durch Windkräfte, um dann rauszukriegen, was hat ein Weihnachtsbaum für einen CW-Wert. Und eigentlich ist dabei rausgekommen, dass man das, was man so aus der Literatur kennt, dass das nicht so ganz stimmt. Und so ein Weihnachtsbaum, jetzt mal gemessen an dem, was wir sonst machen, nämlich Autos, Flugzeuge, Motorräder, so ein CW-Wert von 0,8 bis 0,85 hat. Okay. Was ist denn der häufigste Fehler, der in Sachen Standfestigkeit von Weihnachtsbäumen gemacht wird? Naja, eigentlich ist das ja mehr ein Problem für Bauingenieure, also nicht so sehr für uns Luftfahrtleute, denn die müssen ein Fundament machen. Aber dieses Fundament, das bemisst sich eigentlich danach, welche Windlast kriegt dieser Baum ab, und die wird dann ins Fundament eingetragen, und die können das nur dann bemessen, wenn die wirklich wissen, wie viel Wind kriegt dieser Baum tatsächlich in der Wirklichkeit dann ab. Und das konnten wir denen jetzt sagen. Ah, okay. Also muss das unten so ein richtig kräftiger Fuß sein? Absolut. Da kommt nachher bei so einem Weihnachtsbaum auf dem Christmarkt kommt dann so ein 5 bis 10 Tonnen Fundament unten an den Fuß, um einigermaßen diesen Baum zu sichern. Okay. Und was machen wir zu Hause jetzt da? Was haben Sie da für einen Tipp? Ja, also zu Hause ist das so, wir holen unseren Weihnachtsbaum nach innen. Da gibt es ja keinen Wind, ne? Und das ist ja schon standsicher. Das ist mal die eine Sache. Und die draußen stehen, die haben einen riesen Vorteil. Also wenn die so eingepflanzt sind, dann ist deren Fundament das Erdreich. Und das hat zwei Vorteile. Das eine ist, dass es einmal ein ziemlich großes Fundament ist, und zum Zweiten, dass sich dieser Baum in diesem Fundament so ein bisschen flexibel bewegen kann. Und das ist unterscheidet den durchaus von dem Christmarkt-Weihnachtsbaum, denn der ist so fest eingespannt und muss deswegen natürlich viel mehr Kräfte aushalten. Der kann also dem Wind nicht ausweichen, und die draußen können das, und das ist unsere Strategie. Okay, und wie wird der Weihnachtsbaum bei Ihnen im Hause Janser standfest gemacht in Aachen? Naja, der kriegt schon so einen richtigen traditionellen Christbaumständer, aber wenn wir jetzt da drum rumstehen, dann denken wir natürlich an unser lustiges Windkanalprojekt, und das war für uns ja auch nicht so alltäglich, also etwas, was eigentlich außerhalb der Norm passiert, das finden wir schon noch ganz cool. Professor Dr. Frank Janser von der Fachhochschule in Aachen, der in einem Windkanal an der Fachhochschule die Standfestigkeit von Weihnachtsbäumen getestet hat. Herr Professor, danke und schöne und auch standfeste Weihnachten. Ihnen auch. Danke, tschüss. WDR 4, mein Radio für Nordrhein-Westfalen. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say all these cards you want. Freitagmorgen bei WDR 4. 7:57 Uhr. Whitney Houston bei WDR 4. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bergkamen sind in der Nacht 30 Menschen verletzt worden. Einzelheiten dazu jetzt in WDR aktuell auf WDR 4. Und nach 8 geht es weiter mit ABBA.